Zeig mir dein Zimmer. Herr Kommissar. Los. Hier, bitte. Das ist es. Geh noch voraus. Setz dich. Na, setz dich. Du hast doch Vertrauen zu mir, nicht? Ja. Wann triffst du ihn heute? Wen soll ich, Herr Kommissar? Wann? Wie soll ich... Du sollst gar nichts. Nur machen, was ich sage. Grüß, nichts von ihm gehört. 5 Jahre. Ist alles in Ordnung. Geh jetzt wieder hinunter und lass dir nichts anmerken. Ich vertraue auf dich. Na, geh. Wir sind... Oh. Ja, unser 18 Uhr Gespräch. Ja. Ich verstehe. Der Bürgermeister verlangt Kommissar Maigret am Telefon. Was ist los? Er ist nicht mehr da. Ich habe oben nachgeguckt. Kommissar, ich weiß nicht. Ich bin sehr beunruhigt. Der Kommissar ist nicht mehr hier. Er hat in seinem Zimmer gegessen, schon vor 2 Stunden. Und jetzt rufe ich meine Frau von hier aus an, damit sie es nicht mit der Angst kriegt, wenn sie ihre Zeitung liest. Ich glaube überhaupt nichts, Herr Bürgermeister. Ich glaube niemals etwas. Erzählen Sie mir, wie es geschehen ist. Ja, meine Wache war heute um 10 Uhr bei. An Sûreté Paris, bitte überführt. Es wird Zeit, dass wir eine ernste Unterredung miteinander haben. Ich stehe. Ich habe meinen Wagen vor der Tür. Eine Zigarre? Danke, wenn Sie erlauben. Die Schmerzmittel auf sein Bein gezielt hätte. Sie kennen die Stelle, von der ausgeschossen wurde, die Hand gehabt hatte. Sie behaupten also... Dass man ihn am Bein verletzen wollte. ...des unbewohnten Hauses auf Herrn Mustagin abgegeben. Niemand. Landstreicher mit den riesigen Füßen, außerdem ein Unbekannter, den... Die in Frage kommenden Täter sind die Herren Michou, Le Pommeré, Servière, die Kellnerin Emma, der Landstreicher, der im Laufe der Unbekannter, den wir X genannt haben. Fahren wir fort. Le Pommeré ist tot. Servière ist in Paris in den Händen der Inspektor überwacht. Es bleibt nur ein Täter übrig. X. Sie unterstellt ja X zu sein. Sie selbst auch. Ich hoffe, du... Gut. Hören Sie zu, Herr Kommissar. Das ist es doch, nicht wahr? Sie bat mich um die Angst. Das entspricht Ihrer Gewohnheit. Meiner übrigens auch. Wem gehörte denn das Gelände früher? Mir. Das ist eine Geschichte, die... Das Schiff gehört... Kokain. Die Mannschaft wurde verhaftet und das Schiff... Eigener Unternehmer war oder dass er im Auftrag fuhr? Ja, bestimmt im Auftrag. Er auf seinem Schiff hatte. Und die schöne Emma heiraten? Bitte? Ach, Herr Bürger, schock das zu sein. Ich werde mich mit 2 anderen Leuten ebenfalls dort einfinden. Da kann ich besser nachdenken. Hallo Doktor, Sie kriegen Besuch. Haben Sie schon etwas geschlafen? Die Gendarmen haben mir eben von dem neuen Verbrechen erzählt. Beim Inspektor verbracht hat. Le Guérec? Sie kennen ihn, nicht wahr? Ich werde jetzt... Kuckuck! Waren Sie das? Beruhigen Sie sich, Doktor, ich höre die Besucher schon. Herr Bürgermeister selbst. Ich finde Ihr Benehmen höchst ungebührlich, Herr Kommissar. Bitte setzen Sie sich. Leroy? Jawohl, Herr Kommissar, ich bin mit den beiden hier. Und dann bringen Sie sie rein. Leon, setz dich ruhig hin. Los. Mit dem Sie die schöne Emma verloren haben. Die Bank. Ich wusste nicht, wie ich die Raten zahlen. Und was er Ihnen angeboten hatte. Nein, er erzählte nur von einem Geschäft von Ihnen. Sie sprachen mir nur von einer großen Summe, die ich verdienen könnte. Mit der wäre ich aus dem Schneider gewesen. Und ich noch nie gemacht hatte. Aus Vorsicht nahm ich nur... sprach ich mit niemand über die Sache. Sie stand im... Es war ein wilder Sturm in der Nacht. Und ich bekam Lampenfieber. Nicht so sehr wegen der Ladung, sondern eben, weil ich noch nie über den Atlantik... Und aber ich wollte eben Glück haben. Immer... Ich stand ganz am Ende der Mole, als wir abfuhren. Den kleinen Hafen, wo wir hin sollten. Aber wir hatten die Taue noch nicht ausgeworfen. Ja, da drüben geht ja alles im Handumdrehen. Und kein Mensch sprach Französisch. Und mein Schiff mit allem, was drauf war, sei beschlagnahmt. Ich verstand überhaupt nichts. 100.000 Dollar, ich weiß nicht, wie viele Jahre zusätzlich Zuchthaus bekam. Ich habe sie nie wieder gesehen. Man stieg und rief ihn an. Es dauerte eine Weile, bis er sich an mich erinnerte, hat mir alles erzählt. Er bespitzelte ihn, musste Millionen einbringen, denn es waren 10 Tonnen an Bord. Und der Gewinn wurde unter allen Vieren geteilt. Gut, erhielt der Amerikaner den Hinweis, dass die Polizei einen neuen Chef gegen den Alkoholschmuggel hatte und die Überwachung verstärkt worden war. Außerdem unglaubliche Machenschaften, ich weiß es. Ich sah ein letztes Mal zu meiner Braut hinüber, überzeugt davon, dass ich sie in ein paar Monaten heiraten würde und dass wir bei unserer Ankunft festgenommen werden würden. Sie hoffen wohl, dass wir uns... Das bedeutet Sing Sing. Sing Sing. Es ist eine Hölle. Sonntags machen sie Musik. Ich fiel besinnungslos auf dem Bürgersteig um. Ich wusste nicht weiter, ich hatte nichts mehr. Doch, etwas hatte ich noch. Meine Schiffsreise nach Hause bezahlen zu können, auch für meinen Hund. Niemals habe ich eine Nachricht von Emma bekommen. Erst hier habe ich erfahren, dass sie Kellnerin und gelegentlich die Geliebte von Michou ist, vielleicht auch von anderen. Es war nicht leicht, die 3 Schufte ins Zuchthaus zu bringen. Ich wollte mir gut Angst machen, verstehen Sie? Er sollte auf mich schießen. Ich strich um seine Villa herum und stellte mich ihm in den Weg. 3, 4 Tage. Verzeihung, Herr Kommissar. Hat er gesagt. Setzen Sie sich, Leon. Jetzt rede ich. Meine Herren, erst ein Wort über Emma. Sie erfährt, dass ihr Bräutigam verhaftet ist, von ihm selbst keine Nachricht. Sie wird Kellnerin im Admiral. Männer stellen ihr nach. Ja, die Zeit und das Leben gehen weiter. Und Emma ist ein armes, alleinstehendes Mädchen. In einem Muschelkästchen bewahrt sie einen Brief auf. Aber das ist nur noch ein alter Traum, der mit jedem Tag mehr fällt auf. Emma erfährt auch nicht, dass Leon zurückgekommen ist. Das ist das verabredete Zeichen. Eine Kugel trifft ihn in den Bauch. Täuschung der Polizei belangen. Nun, Doktor, Sie sagen gar nichts. Ich werde erst in Gegenwart meines Anwaltes antworten. Bis dahin ist diese Gegenüberstellung ungesetzlich. Aber selbstverständlich. Leroy, warten Sie bitte auf mich im Admiral. R2 Hörspiel. In der Hitze sind die Wespen wie verrückt. Wenn Sie aber auch immer die Fenster offen. Sind Sie mir immer noch böse? Nehmen Sie Platz. Weshalb sind Sie hergekommen? Ja, Frau, es ist Alfred, der Trauerkloß. Der Geldschrankknacker? Ja, mit Einbrüchen, nicht wahr? Aber dem Mordfälle hat er also seinen Werkzeugkasten mitgenommen und da... In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch. Wann haben Sie ihn wiedergesehen? Ich habe ihn nicht wiedergesehen. War früh. Ich schlief nicht, ich war unruhig. Ich hab das Telefon in Hand. Hallo, Ernestine, bist du es? Bist du allein? Ja, wo bist du? Er hat gesagt, dass die Augen tot waren. Wie? Die hatte Blut auf der Brust und einen Telefon. Ich hab den Kopf gehen lassen. Ich habe alle Zeitungen gekauft, weil ich glaubte, es müsse doch etwas... Das Polizeirevier Neuilly. Hallo, Quai des Orfèvres, Mordkommission. Haben Sie aus den letzten 48 Stunden keinen Mord zu melden? Nein, absolut nichts. Kein Schuss gehört. Danke. Nichts. Verstehen Sie? Sie vergessen, dass ich das Lied kenne. Hat Alfred eine Freundin? Schicken Sie mir ein Pernod. Lyca! Oder nein, zwei. Sind Sie angemeldet? Ich möchte Herrn Dr. Serre sprechen. Er empfängt nur auf Anmeldung. Ja, aber auf dem Messingschild steht... Das Schild ist 25 Jahre alt. Bitte treten Sie näher. Sie ist nicht da, Herr Kommissar. Von der Gare du Nord. Dem Nachtzug? Ja. Entschuldigen Sie bitte, ich hatte ein Geräusch gehört und dachte... Ich verfehle, das Polizeirevier zu benachrichtigen. Haben Sie einen Geldschrank? Und Sie schlafen im ersten Stock? Ja, Ihre Mutter und Sie? Ja. Wenn Sie mit mir sprechen wollen, dann kommen Sie bitte, wenn er nicht da ist. Und entschuldigen Sie ihn. Bitte, Madame. Bitte Platz, gnädige Frau. Stört Sie der Rauch? Mein Sohn raucht den ganzen Tag Zigarren. Ach, entschuldigen Sie ihn nur. Seltsam, nicht wahr? Nur 2 Jahre zusammengelebt. Wer war seine erste Frau? Sie mag etwa ebenso alt gewesen sein. Woran ist sie gestorben? Schon als Kind ist er so gewesen. Hat er mich belogen? Wie bitte? Warum sollte er sie belogen? Schon gesagt? Oder mein Sohn hat es ihnen gesagt. Ah, Sie sind's. Ja, ich höre. Die Bar, von der er telefoniert hat, Levante Bar, Rue de Maubeuge, Nähe Gare du Nord. Ja, um 5.30 Uhr ging der Zug und er hat noch nicht geschrieben. Nein. Wo im Hause standen Sie? Im Flur. Wer war's? Da ich mich mit der Küche befasse, war die Äpfelpüree. Und als Nachtisch? Schokoladecreme. Seit 7:30. Ich habe das Geschirr in den Ausguss geschüttet gewesen sind. Ich habe keinen Wert darauf gelegt. Ich wohne in seinem Arbeitszimmer, glaube ich. Sie wissen nicht, ob es ein geholt? Maria, das habe ich Ihnen doch gestern gesagt. Nein, das... Nicht zu Ihrem Sohn gegangen? Er ist zu mir heraufgekommen. War die Sache ihm nahegegangen? Er war, wie Sie ihn gesehen haben. Ich habe Ihnen ja erklärt, er hat das Haar für die Nacht zurechtgemacht. Ihr Sohn war in Ihrem Schlafzimmer? Ja. Er hat das Haus nicht verlassen? Nein. Warum? Wo an das Haus holen und wieder hineinbringen kann, ohne gesehen zu werden. Warum soll er nicht aus sollen? Sie wissen es nicht mehr. Doch, ich glaube, ja, die du sind. Nein, weil ich mich über die Art schäme, wie Guillaume sie empfangen hat. Nur, dass sie wissen, was hat er denn gewollt? Den Geldschrank aufbrechen. Erst öffnen. Die Scheibe? Die... nicht erwartet hatte. Was denn? Alter gewesen sein könnte. Hat er Ihnen das gesagt? Warum lassen Sie den Mann nicht herkommen und seine Beschuldigung vor mir wiederholen? Er ist nicht in Paris. Können Sie ihn nicht herkommen lassen? Sicherlich haben Sie gut gewechselt. Ich mache Ihnen alle Türen auf. Ich zeige Ihnen den Weg. Wann kommen Sie, Herr Maigret? Vielleicht heute Nachmittag. Hat Ihr Sohn während der letzten Tage sein Auto benutzt? Das müssen Sie ihn selber fragen, nicht wahr? Ist er in diesem Augenblick zu Hause? Das kann sein. Als ich wegging, war er da. Eugenie ebenfalls? Die ist sicher da. Eine Gefälligkeit bitten. Wenn ich fort bin, dann versuchen Sie hätten jemanden kaltblütig umgebracht. Bis heute Nachmittag, Herr Maigret. Sie springen jetzt sofort in einen Wagen und fahren zur Rue de la Ferme 43a. Schnell zum und stellen Sie sich bitte. Besitz. Wann haben Sie ihn verdammt? Wo? In der Nähe der Seine. Steht ja nichts drauf. Nur meine Postlageadresse. Kreuzworträtsel. Es sieht aus, als ob sie kein Zutrauen hätten. Wozu? Ich weiß nicht selber. Chef, hören Sie, ich habe eine Mitteilung. Dieser Frau Usting hat Maria schon aus der Pension immer lange Briefe geschrieben. Ja, dann umgebracht. Das kannst du nicht beurteilen, du bist Junggeselle. Getan sein soll, ist noch nicht gefunden. Die Schalterbeamten der Garde Noir können sich an eine Einzelreisende nach Amsterdam nicht erinnern. Alfred, komme zurück nach Paris. Keine Gefahr. Die Sportfirma ist gekommen und hat alles abgeholt letzten Donnerstag oder Freitag. Alles neu an. Nicht verbrochen oder dass der Kit an einem der Fenster frisch war? Nee, Sie irren sich. Das war das Schwab. Sie kein Handwerker ins Haus, wenn Sie es vermeiden können. So, jetzt links. Und hier an der zweiten Laterne. Ein wilder Besen, was? Wir fahren zurück. Zur Rue de la Ferme? Ja. Fahren Sie durch die Rue de Longchamp. Wenn die Eisenhafen ist, dann. Nimmt die Zentrale wieder. Hallo, Erkennungsdienst? Mörs, sind Sie selber? Ich habe zwei Auftragsdienste. Danke. So, Herr Wirt, nochmal drei Bier. Der ist doch gut, muss ich Sie nochmal anrufen. Unglücklicherweise ist die Dame Usting mit ihr. Das Mädchen weiß nicht wo. Die Nummer? Vielmals. Von dem Dolmetscher. Ja, die Adresse habe ich. Dann bestelle ich mir für morgen früh um 8. Gut, morgen früh um 8 ist er da. Danke. Gute Nacht, Chef. In der Rue de la Ferme eine Kleinigkeit essen. Ich habe wahrscheinlich noch ein oder zwei Stunden zu tun. Ja, nimm dir ein Taxi. Jetzt würden wir erst mit dem Erkennungsdienst schon bei der Arbeit sein. Hoffentlich. Ich verstehe Sie so schlecht. Ich sage ja. Also ist sie angekommen? Nein, ich bin sehr beunruhigt. Ihre Freundin wird vermisst. Was wollen Sie damit sagen? Glauben Sie, dass Maria tot ist? Vielleicht. Glücklich war sie nicht gerade. Sie mochte. Haben Sie die Briefe alle aufgehoben? Alle. Sie sind so schön. Ich kann Ihnen die wichtigsten schicken. Sind Sie überzeugt? Ist sie ermordet? Es könnte. Nein. Also dann, danke. Gute Nacht. Hallo, hier Paris. Mordkommission. In ein paar Minuten. Kommissar Maigret. Jetzt will ich drüben auch noch aus. Gute Nacht, Dr. Serr. Ach, das ist doch wahrscheinlich schneller gegangen, nicht? Vielleicht. Herr Wirt, zahlen! Bist du müde? Nein. Geht das immer so vor sich? Was? Eine Untersuchung, wenn du nicht nach Hause kommst? Gut. Es kommt drauf an. Für wen? Für uns. Sag mal, weiter. Guten Tag. Wir fahren zum Quai des Orfèvres. Nehmen Sie Platz. Ich sage, nehmen Sie Platz. Drücken Sie Ihren Stuhl. Na, reden Sie. Ja. Gold in einem Geldschrank aufzubewahren. Woher wissen Sie das? In der zweiten. Befand sich bis zum Dienstagnachmittag ebenfalls in diesem Geldschrank. Letzten Sonntag. Meine Mutter und ich sind... Einer der Handkoffer meiner Frau hatte einen doppelten Boden. Jean-Guy, kannst du mal einen Augenblick... Sie haben so große Angst vor Ihrer Mutter, dass Ihnen nichts übrig bleibt als heimlich. Was, mein Vater? Trank er auch? Etwa 9 Uhr abends. Ihre Frau war in Ihrem Schlafzimmer. Sie war früh hinaufgegangen. Sie fühlte sich nicht wohl. War Ihre Mutter bei ihr? Das weiß ich nicht. War? Ja, klar. Wir halten Ihnen ab. Kann ich ein Glas Wasser haben? Wie viel hat Ihre erste Heirat Ihnen eingebracht? Sie nicht beerben. Na, warum sollte sie nicht lebend gefunden werden? Glauben Sie, sagen sind. Ist meine Mutter hier? Warum glauben Sie denn, dass sie hier ist? Ja, kommt Ihnen das anormal vor? Sie sitzt im Besuchszimmer. Haben Sie die ganzen... Chef, die Frau will Sie dringend sprechen. Nein, nicht die Alte. Der Mann, die Bohnenstapel. Kann ich Sie sehen? Wen? Meine Mutter. Nein. Vielleicht verhöre ich Sie selbst. Meine Mutter weiß nichts. Und Sie? Ich auch nicht. Mitleid, Herr Kommissar. Mit wem? Mit einer alten Frau. Auch Maria wäre wohl gern eine alte Frau geworden. Lucas, mach du weiter. Ich will mich jetzt mit der Mutter befassen. Alles gut. Also, was, Herr? Eine zweite Hypothese ist, dass sie ihre Mutter bedroht hat und nicht sie, dass sie aber dazwischen traten. Sie sind nach... Ich habe nicht geschossen. Dann also ihre Mutter. Auch meine Mutter. Ich habe nichts zu sagen. Na gut. Janvier, du bist dran. Ich Und was ist das? Darum wollten Sie mit Ihrem Sohn unter vier Augen sprechen. SWR 2 Hörspiel. Und du kommst bestimmt mit deinem Ding. Also. Mittwoch! Das Gnadengesuch ist also verworfen. Herr Schob. Nein, das ist nicht so. Am Kanal Saint-Martin. Ja, halte sie gut. Nun Inspektor Lucas. Damals war er 16. Also. In der Scheckfälscher-Affäre nichts Neues, Chef. Das mache ich nachher. Nur weil, da ist schon ein Telegramm. Komm mit, wohin? Hut kaufen. Danach, Josephine. Bei den Remittenten. Wissen Sie, so eine Ja, möblierte Zimmer für längere oder kürzere Zeit. Die Wirtin, sehr diskret, musste deutlicher werden. Er fuhr dann auf den Stein. Ich weiß nicht, ob er was weiß, ist nicht zu merken. Der Mörder vom Kanal Saint-Martin. Hier ein winziger Einschuss. Aber das Herz. Egal. Ja, was ist los? Entschuldigen Sie, Chef, dass ich Sie noch zu Hause störe, aber Basso ist entflohen. Freundin. Seit 2 Monaten. Ich liebe ihn. Wie lange waren Sie verheiratet? 8 Jahre. Glauben Sie, dass er fähig gewesen wäre, Basso zu bedrohen, wenn er etwas erfahren hätte? Hinweis geben darf, wenn Sie wollen noch trocken nach Hause kommen, wäre jetzt die... Wie viel? Jeder für sich, bitte. Gott für uns alle. Papiere. Polizei. Hier. Ich kann nicht leugnen, etwas hat mir imponiert. Und sie sausen um die Strecke, als gelte es ein Rennen. Ich versichere mir, dass ich nichts zu sagen. Versetzen Sie sich doch in meine Lage. Kommen Sie mit. Lucille, das Metro die Brust. Das Ende vom Lied. Der Tod konnte ihm nur Befreiung bringen. Ein Knall von einem kleinen Revolver. Prost, Rest. Alles dumm. Saudumm. Na denn, au revoir. Verdammter Süffel. Der Bücherrevisor Fleury wartet draußen. Ja, das muss er auch noch. Hat er nicht gesagt, nur die Straße. Wann hat er angerufen? No. Wieso von Ihnen? Wir wollten Ihnen sagen... Der Gespräch ist gekreuzt. Das war nämlich so. Nein. Und da fasste ich den Verdacht und... Jawohl. Wird bewacht. Jawohl. Ulrich. Na? Soll ja... Bringen Sie mir mal einen Apparat. Aber schnell. Vor 9 Jahren. Erst mit 2000, ja? Dann 5000, ja? 18.000? 25.000? 32.000? Wie? Das ist die letzte Schuld. Wann? März vor 8 Jahren. Ab dann... Punkt? Bei Basso. Augenblick, ich schreibe das nur. Keine... Aha. Und wie war die geschäftliche Situation bei Steins Tod? Wie immer, in 3 Wochen drohte ein Wechsel über 20.000. Danke. Nur in einem privaten Taschenbuch. Aha. Abgekürzt UL, dieselbe Adresse. Also. Blau, mehr brauche ich nicht von Ihnen. Bitte Dubois nochmal. Sie, Herr Kommissar? Bitte kommen Sie näher. Lebensende Vorwürfe machen. Deshalb bin ich auch hier. Zu Besuch, wie Sie sagten. Ich wollte Lucille bitten, nichts zu fassen. Bei sich. Sicher längst über die Grenze. Hat Ihr Verhältnis... Lieber, wann war das? Lucille. Ich? Meinem Mann Geld? Was? Ulrich hatte mir nur gesagt. Ich habe den Namen nie gehört. Was hat er Ihnen gesagt? Wirklich nicht? Scheusal. Herr Kommissar, im Notfall würden Sie ihm helfen, nicht wahr? Sie können sicher sein, dass er... Nein, sicher. Und weißt du? Noch immer unauffindbar? Das ist Berufsgeheimnis. Also gefunden. Sie haben ihn wohl sehr gern. Und sie ist bei meinen Eltern im Haus gewesen seit meiner Kindheit. Haben Sie Stein nicht getötet? Haben Sie Lucille geliebt? Sie als Mann werden das verstehen. Von ist und so weiter. Und dann? Und Stein? Stein. Er ist es mit gezichtigen... Sie erpresst zu haben. Ja. Ohne die Sache mit Lucille. Aber es wiederholte sich. Er, was würde aber aus ihr, wenn das geschehe? Meistens kam er, wenn ich mich gerade von Lucille getrennt hatte. Er musste das genau wissen. Und dann die Reden. Ich, ja, ich bin binden, aber er, es ekelte mich schon an. Und an dem Sonntag? An dem Sonntag hatte ich eine Plage. Und so begann das ganze sinnlose Drama. Er konnte wohl auch kaum mit einem Revolver umgehen. Das ist ja auch blöd. Und da geschah gerade das, was ich verhindern wollte. Der Schuss ging los. Ein Stein stürzte zu Boden. Ohne ein Laut. Glauben Sie mir? Ja. Es ist schon vorüber. Also. Und dann. Herr Kommissar! Gnädige Frau, ja? Das ist etwas anderes. Sie haben Ulrich gekannt. Sie wissen nicht, dass er ermordet, im Auto zum Kanal Saint-Martin geschafft und dort ins Wasser geworfen wurde. Sie schweigen. Bitte, Liebste. Schwör mir, dass du keine Dummheiten machst. Schwörst du es? Ja. Denk an mich. Ja. Denk an unseren Jungen. Ja. Du hast den Mann nicht getötet, ja. Nicht wahr? Und wegen des Sie haben eine bewundernswerte Frau. In den Hof. Die Nacht. Hallo, Herr Kommissar. Bring den Mann in die Zelle zu Viktor und ruf mir Lucas herunter. Ja, der hat schon nach ihm gefragt. Was hast du denn da? Ach, das hab sie mir doch gekauft, Chef. Die Hallo, sind Sie frei? Zur Taverne Royale. Zwei Pernod? Nicht mehr. Sie können einen trinken. Guten Tag, James. Ständen mit größeren und kleineren Summen, bis der Mörder verschwand. 7 Jahre später führte der Zufall einem früheren Kumpan einen Wink gegeben. Und der setzte sich daraufhin im Büro, du gefragt wirst. An dem Tag, an dem... Entweder waren Sie das, Basso, oder Sie, James. oder Stein. Viktor weiß es. Wenn nicht, bleiben Sie Basso, bleiben Sie J. Jawohl, Herr Untersuchungsrichter, in etwa 10 Minuten. Ich fahre heute Nacht noch. Wer? In 10 Minuten? Ich weiß es noch nicht. Danke. Dankeschön. Jean. Aber Ihre Abwesenheit war zwecklos. Victor Gang. Ich habe Ulrich getötet. Konnte. Da gab mir Ihr Mann ganz zufällig den Tipp gedrückt in aller Ruhe. Es ist nicht wahr, dass man in solchen Augenblicken vor. Ich ging und holte den Wagen. Das Weitere wissen Sie. Mit Lucille ging es. Die beiden Kerle wollten ihr Schweigegeld haben. Ich habe Basso alles erzählt. Man sagt, es tue gut, sein Herz zu erleichtern. Das ist Unsinn. Familienblattweisheit. Und ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte. Wäre es nicht das Klügste gewesen, er hätte gleich die Wahrheit gesagt. Na, Stenz, das Büro, die Taverne, alles, ich werde meine Ruhe haben. Wissen, dass Sie eines Tages. Gehen Sie wieder hin, Kommissar. SWR 2 Hörspiel. Ist sie tot? Ja. Wer ist sie? Nein. Und nur einen Schuh? Den anderen hat man nicht gefunden. Hatte sie keinen Mantel an? Nur das dünne Abendkleid. Sie ist wahrscheinlich nicht hier ermordet worden. Janvier? Chef? Das Gesicht ist geschwollen. Eigentlich ist sie nämlich sehr hübsch. Sehr. Können Sie... Was Sie meinen wegen des billigen Abendkleids und dem silbernen Stöckelschuh? Ich macht. Ich werde Sie noch brauchen, Lognon. Sie sagen das um... Da wieder, Sie schicken ihn absichtlich weg. Der Pechvogel. Und aber unterernährt. Ein Animiermädchen? Sie meinen, weil das Mädchen mit niemand geschlafen hat. Sind Sie... Wanderschaft geht. Ob sie auf einer Hochzeit war? Ja. Graust es dich? Nein, nein. Und schreib auf. Blau, verblichen. Salon Irene. Es ist unwahrscheinlich, dass die Leiche länger als ein Blick, als man sie auf den Platz legte. Du bist denn oder Schneiderin ist sie keinesfalls gewesen. Vor 3 oder 4 Jahren hat sie... Ein Mann sieht bestimmt nicht ohne Grund. Hallo? Zweites Polizeirevier? Ja, ist noch nicht. Na gut, wenn Sie wirklich nicht schlafen wollen, dann hole ich Sie in einer Stunde im Revier. Der berühmte Herr Maigret selber, na, treten Sie näher. Wann? So kurz nach 9. Gebracht. Hat sie die Leihgebühr bezahlt? Ja. Und bis gestern Abend hatten Sie sie nicht wiedergesehen? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Jawohl schon. Soll ich Zeitung mitbringen, damit Sie das Foto... Nee, danke. Einen ganz guten Mantel ersetzte. Wie wirkte sie? Wie jemand, der unbedingt ein Abendkleid und einen Mantel braucht. Ich habe ja außerdem noch Schuhe, Strümpfe und... Schauen Sie sich das Foto an. Ist sie das? Ja. Nichts mehr. Ist das Kleid hin? Nein, es ist nicht. Lassen hat er. Vivian, hol mal das Zeug. Das hat sie bestimmt selbst gemacht, das kann man sehen. Bring auch ihren Mantel, Vivian. Wie spät war es, als sie fortging? Na, das Anziehen hat fast eine Viertelstunde gedauert, so So 9:30, denke ich. Hatte sie es eilig? Stand keins da. Sie ist zur Rue Blanche gegangen. Und vielleicht nutzt sie die Mädchen aus, vielleicht hat sie wirklich gern. Was Mädchen ist. Nein, Chef, bestimmt. Wirklich wahr? Was meinen Sie? Hm. Liegen Sie im 19. und 28. Arrondissement damit an, verstehst du? Was wissen Sie? Von dem jungen Mädchen. 123. Wer sind Sie? Wenn Sie was wissen wollen, gehen Sie zur alten Frau Grimier. Kriminalpolizei. Was wollen Sie? Oh, wie man es nimmt. Was heißt das? Was soll ich ein Geheimnis draus machen? Gelegentlich vermietet sie ein Zimmer an ein junges Mädchen. Nur für kurze Zeit. Drin haben gegen die Langeweile. Und als zusätzliche Einnahme zu ihrer Rente. Und das ist dafür, dass ich's Maul halte. Aber ich will ja auch nicht in Teufelsküche kommen. Wie war sie? Das Mädchen? Das ist schwer zu sagen. Wenn sie an meiner Loge vorbeikam, dann nickte sie bloß, falls sie überhaupt daran dachte. Aber gesprochen hat sie nie mit mir. Wohnte sie lange hier? Wenn ich mich recht erinnere, heißt sie kurz vor einem Vierteljahr eingezogen. Nur mit so einem kleinen blauen Koffer. Wie hieß sie? Frau Cremieux nannte sie Luise. Die Post hat sie nie bekommen, solange sie hier wohnte. Deshalb kenne ich den Familiennamen nicht. Und ich war eine Nichte von Frau Cremieux, wenn mich jemand fragte. So wie die anderen vorher aus und ich riskiere meine Stellung. Wenn sie nicht in guter Wohnung zu kochen... Wann ging sie morgens weg? Gegen 9 oder 9:30. Und wann kam sie zurück? Abends. Und manchmal 7. Und manchmal auch erst 10 oder 11. Ging sie viel aus? Oder besuchten Freunde oder Freundinnen sie? Das hat sie nicht vermieden, aber sie will nicht gestört werden dadurch. Da gibt es ja so viele alte Jungfrauen und Weinerlei teilt. Aber sobald der sein eigenes Leben führen will... War bleibt Mieux zu Ihnen gekommen? Na ja. Ja, sie hat mir gesagt, sie haben sollten. Ich habe ja begriffen, was sie damit meinte. Aber... Wer ist da? Frau Cremieux. Was wünschen Sie? Polizei. Einen Augenblick. Komisch, wir suchen noch immer das Opfer, noch gar nicht den Täter. Bitte. Sie sind der Kommissar Maigret? Und die... Allzu schnell. Wie heißt das Mädchen? Louise Laboine. Louise Laboine. Warum? Weil ich mich immer breitschlagen lasse. Und sie war so besonders. Haben Sie gesprochen? Ich habe alles Mögliche angefangen. Nein. Immer außerhalb. Der Brandgefahr wegen gestatte ich das. Ja. Passiert, was ich schon hatte kommen sehen. Was hatten Sie kommen sehen? Dass Sie eines Tages... Würden Sie uns in Ihr Zimmer führen? Kommst du mit, Janvier? Hast du alles? Ja, Chef. Soll ich im Zimmer gleich Bestandsaufnahme machen? Aspirin. Na, hier ist noch etwas Wäsche und ein elektrisches Bügeleisen. Ich im Zimmer brauchte. Hier ist noch ein Morgenrock, Baumwolle. Und der... Auf Sie, Chef. Sie meinen den Inspektor Lognon. Er soll reinkommen. Ruf die Brasserie Dauphine an. Bier? Kaffee, ich bin müde. Zu einer Hochzeitsfeier im Romeo. Am neuen Nachbarn. Weil er wissen wollte, wie lange sie zu dem ganzen Weg gebraucht hatte. Es war schon... Woran? Hereinkommen sehen. Sie ist ihm aufgefallen. Wieso? Exklusiv. Echte Lebewelt. Hat der Mixer Sie angesprochen? Nein. Er hat ihn gesprochen, obwohl Santoni, ihr Bräutigam, zweimal sehr ungeduldig wurde. Er hat gefragt, wen sie suche, und sie hat ihm geantwortet, sie sei eine Freundin der Braut. Und er ist gegangen und hat mit ihr 10 Minuten gesprochen. Das war also Mitternacht. Na, die passt ja wohl nicht hierher. Wen suchen Sie, Mademoiselle? Aber die Jungs... Taxi? Nein, den nicht. Als ob sie es... Chef. Ich habe eine Arbeit für dich. Du fährst zur Rue de Douai, Salon Irene und warum... Verstehe. Wann hat sie nämlich getrunken? Vor 10 nicht. Das hätte Irene bemerkt. Ich pensioniert werde. Wenn Sie erlauben, kümmere ich mich weiter. Sie kann Zettel mit dem Namen. Wissen Sie schon? Und die Adresse auch? Bitte? Nein, nein. 78 Rue de Ponthieu. Hier ist es, Chef. Ich dachte im Augenblick, seine Frau sei ihm weggelaufen und der Weine. Aber dann sah ich das. Kommen Sie auch wegen der gleichen Angelegenheit? Ich nehme die auch. Aber die beiden haben ja hier zusammen gewohnt. Fräulein Janine zuerst. Ein paar Tage vor Ultimo. Ach, entschuldigen Sie mich, ja? Wie gesagt, ich habe das alles gestern Ihrem Kleinen. Passen. Wohl vor allem darum, weil Fräulein Luise sich nicht eingewöhnen konnte und es immer nur ein paar Wochen lang in einer Stellung aushielt. Warum warf man sie hinaus? Lebe nur von der Spielbank und kümmere sich gar nicht um die Tochter. Nach Post gefragt. Na, für ein paar Tage war ja dann Fräulein Luise zu mir gekommen, das hat mir gesagt, sie müsse ausziehen. Deutlich, aber sie möchte das lieber nicht. Tja, das war ganz sie. Ich habe ja noch nachgeschaut, wie sie da war. Ist sie auch noch mal hergekommen? Ja, sie wollte auch wirklich nicht, aber sie hat es mir wohl nicht geglaubt. Wahrscheinlich wollte sie lassen, das hat sie auch gestern ihrem Kollegen erklärt. Ich hatte gerade die Zeitung gelesen. Sie lag noch da. Lücker, vor einem Monat. Verstanden, Chef. Vor einem Monat. Du Pechvogel wird angerufen. Entschuldigen Sie. Ja, wissen Sie, vor 14 Tagen, vielleicht ist auch schon etwas länger her, gekommen, Frau Marcel. Ist das... Na, das werde ich dann also jetzt auch machen. Ich danke Ihnen sehr. Straße nach rechts. Seine Frau war... Parigi, Polizia. Si, si, si, signor Migre. Signora Santoni, si, si. Attenda un attimo. Signora Santoni. Ist das ein Grund, uns hier zu stören? Wie? Ich habe schon dem Inspektor gestern Nacht erzählt. Wie? Er ist verschwunden. Natürlich, sie kam. Nein, nicht wegen des Briefes. Ja. Nein, mir nicht. Das habe ich alles Luise gesagt. Herauszubringen. So war sie eben. Nein, ich habe heute in einer Woche, ja, mit meinem Mann. Vorerst... Javier telefoniert noch mit den Bahnhöfen. Wenn L'Union anruft, kannst du mich in der Pickwick-Bahn der Rue de l'Étoile erreichen, Lucas. Ja? Steck einen Revolver ein. Albert Falconi. Ich habe Ihre Identitätskarte verlangt. Warum? Was in dem Umschlag war? Nein, nur, dass es wichtig sei. Hat ihr geschrieben? Sie ist hinuntergegangen. Aha. Was ist unten? Die Telefon. Hast du das zu L'Union gesagt hast? Oh. Fast ein Uhr. War der die ganze Zeit im Wirtschaftsraum? Der Mann mit der Narbe, Bianchi. Siehst du? Einmal erwischt's alle. Aber es wäre nicht nötig gewesen. Dumme. Wann hast du den richtigen Brief geöffnet? Als ich. Morgen. Wenn Frau Irene der Kleinen zufällig eine andere Handtasche geliehen hätte, ohne Kettchen. SWR 2 Hörspiel. Ist bei Grieber. Es ist wegen des jungen Mannes, dessen Foto wir bekommen haben. Ziehen Sie lieber etwas über, es wird Ihnen kühl werden in dem dünnen Ding. Verdammt.